1. Das Wort des Herrn Word mir erneut offenbart und lautet folgendermaßen. 2. Du, Menschensohn, sollst nun über die Stadt erteilen, die für so viel Blutvergießen während wörtlich ist, und all ihr abschulichen Taten vorhalten. 3. Verkündige dass der Herr Gott, spricht, die Stadt hat in ihrer mit Blut vergossen, wodurch ihr seht des Gerichts heranet, und sie hat sich durch die Anverteidigung von Gottsen Veren reinigt. 4. Wegen des vergossenen Bluts bist du schuldig geworden und den Gottsen haben dich unrein gemacht, die schau blasse ich dich zum Gespot der Volke und zum Ziel des Homes für ein Lande wer denn. 5. So will nahe als Ortsfernlande wer denn über dich spot 10, die den Ruft durch Unreinheit und Volage Gesetzlosigkeit zerstört ist. 6. Sei doch, why die Fürsten Israels in Dänemit Iermark missbrauchen, Rucksicht slows Blut zu vergießen. 7. In dir wer den Elton missaktet, fremde wer den gewaltsam unterdrückt, und auch weisen soe witwen lei den unterstandige binach teiligung. 8. Du es mein heiligtumer veraktet und die sabbatru, die mir gewaitest, entweit. 9. Es gibt bei dir mention, die dirch verliumdung mord provosieren, warend ander auf den bergen opfermalseiten für gotzen abholten und schamlos unsuch treiben. 10. Sogar innerhalb der Familie werden Grenzen missaktet, und Frauen werden warend ihre rituellen Unreinheit zur sexuellen Gemeinschaft gezwungen. 11. Eine Begett ich Hebruch mit der Frau seines Nachsten, ein anderer werden reinigt sein Schwiegertochter, und wieder ein anderer schandet sein eigene Halbschwester. 12. Man nimmt Bestechungsgelder an Blut zu vergießen, treibt Wucher mit Zinsen und bereichert sich gewaltsam am Nachsten, warend man mehvolig verges sen hat, spricht Gott, der Herr. 13. Die Schalb word ich voller Zorn gegen deinen unrechtmassigen Guen und gegen die Blutschuld vorgehen, die in deiner mit hecht. 14. Word dein mut bestehen oder werden dein hand stark genig sein, wenn ich erst begin, gegen dich vorzugehen. ICH, der Herr, habis angekündigt und word es auch ausführen. 15. ICH word dich unter die fremden Volke zerstreuen und dich in Fernlande vertrieben, dein Unreinheit endgültig von dir zu entfernen. 16. Du wirst vor den Augen der Nationen entweit werden, damit du schließlich erkennst, dass ICH der Herr bin. 17. Erneut empfing ICH ein Botschaft vom Herrn, die folgendermaßen lautet. 18. Menschensohn, das Haus Israel ist für mich wie wertlos Schlag geworden, sie sind wie Kupfer, Zinn, Eisen und Blei im Schmelzofen, nur noch Abfallprodukt des Silbers. 19. Darum spricht Gott, der Herr, weil als zu Schlag geworden seid, wird ich euch nun im Zentrum Jerusalem zusammentreiben. 20. So wie man wirst je den Metall im Schmelzofen sammelt, sie durch fewer zu verflüssigen, so wird ich euch in meinem Zorn sammeln und euch dort einschmelzen. 21. ICH wird euch zusammenbringen und das fewer meins grimmigen Zorns gegen euch entfaken, damit darin wie Metall schmelt. 22. Wie Silber im Ofen geschmolzen wird, so wird in der Stadt geschmolzen werden, bis erkennt. Das ich meinen Zorn über euch ausgegossen habe. 23. Und das Wort des Herrn erging erneut an mich. 24. Menschensohn, sage zu diesem Land, das ist wie ein Boden ist, derem Tag des gottlichen Zorns weder jiren it noch dirch regen erfrischt word. 25. Sein Propheten haben sich verschworen und verschlingen Menschenlieben wie Bruland lohen ihr Butte, sie Roben Schatzer und vermehren die Zahl der Witwen im Land. 26. Die Priester verletzen mein Gesetz und entweihen mein Heiligtumer, indem sie nicht zwischen Heiligem und Profanem unterscheiden und die Sabbat ignorieren, wodurch mein Name entert word. 27. Die Führenden Männer gleichen reißenden Wolfen, deiner darauf aus sind, Blut zu vergießen und Leben zu vernichten, sich unrechtmäßig zu bereichen. 28. Die Propheten über Tunchen dies Taten mit falschen Visionen und Lügen, indem sie behaupten, der Herr habe gesprochen, obwohl ich ihnen kein Botschaft gegeben habe. 29. Das einfach Volk ubt gewollt aus und beget Rob ubefall, sie unterdrucken die Armen und behandeln fremde volig recklos. 30. ICH habe unter ihnen nach jemandem gesucht, der ein Schutzmauer baut oder für das Land eintritt, im das Verderben abzuwenden, aber ICH habe niemanden gefunden. 31. Deshalb habe ICH meinen Zoren über SIE ausgegossen und SIE mit dem für meins Grimms vernichtet, indem ICH ihnen die Konsequenzen ihres eigenen Handelns auferlegt habe, spricht Gott, der Herr.